ich schlaf jetzt ein. Nach ner Weile kommst du in diese Traumwelt, ist es schön. Ich bin von Liebe verzweifelt und geblendet, seitdem ich dich kenne. Du kommst aus dem Licht, du bringst mir mein Lachen zurück, mein Leben erstrahlt durch deine Nähe. Du nimmst mir meinen Kummer, du nimmst mir meinen Schmerz durch deine Liebe. Du nimmst meine Hand und zeigst mir neue Orte, die ich zuvor noch nie gesehen habe. Es sind Orte voller Glück und Liebe, mein Herz ist berührt. Schlafe immer.